Das Wort hat der kommunistische Abgeordnete Wilhelm Pieck. Werktätige in Stadt und Land, Männer, Frauen und Jungarbeiter, die Kommunistische Partei Deutschlands ruft euch zur antifaschistischen Aktion auf. Sie will alle Werktätigen zu gemeinsamen Kampfe gegen die Hungerpolitik der Papenregierung, gegen den Hitlerfaschismus und gegen die Tributsklaverei vereinigen. Der von der Papenregierung unternommene Raub der Unterstützungen für Erwerbslose und Sozialrentner, der neue Tributpakt, die Aufhebung des Verbots der arbeitermordenden Hitlerbanden, die Verständigungsversuche des Reichskanzlers Papen mit dem französischen Generalstab zum Kriege gegen die Sowjetunion beweisen, dass sie eine Regierung des allerschärfsten Hungerkurses, des Faschismus und des Krieges ist. Diese Papenregierung wird von der Hitlerpartei gestützt, die damit ihr wahres Gesicht zeigt. Sie betreibt den frechsten Massenbetrug. Sie hat weder etwas mit Sozialismus zu tun, noch ist sie eine Partei für die Arbeiter. Hitler verspricht zwar den Werktätigen, ihnen helfen zu wollen, aber er hilft nur den Kapitalisten. Dafür zahlen sie ihm Millionen von Mark an Unterstützung. Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaftsmitglieder, eure Führer reden auch von der Einheitsfront, aber sie sind Gegner der antifaschistischen Aktion, weil sie nicht den revolutionären Massenkampf wollen, mit dem allein die Papenregierung und der Hitlerfaschismus geschlagen werden kann. Eure Führer stimmen auch mit Hitler und der Bourgeoisie in der Feindschaft gegen den Bolschewismus überein, mit dem Lenin die russischen Arbeiter und Bauern zum Siege und zum Aufbau des Sozialismus führte und der auch nur das deutsche werktätige Volk befreien wird. Nur die Kommunistische Partei ist die einzige Kraft, die den einheitlichen Kampf aller Werktätigen organisiert. Werktätige, wählt nur Kommunisten, keine Stimme den anderen Parteien. Kämpft gegen Lohn- und Unterstützungsraub. Entscheidet euch für den politischen Massenstreik. Verhindert das geplante Verbot der KPD. Werdet und werbt Mitglieder der Kommunistischen Partei. Ihr habt die Macht in Händen, wenn ihr einig seid zum revolutionären Kampfe. Weg mit der Papenregierung, nieder mit dem Hitlerfaschismus. Nur eine Arbeiter- und Bauernregierung im Bunde mit der Sowjetunion ist der alleinige Ausweg. Darum hinein in die antifaschistische Aktion.